WDR 3. Nachrichten. Es ist 10 Uhr. In der Türkei stimmen die Menschen über eine Reform der Verfassung ab. Die Regierung will 26 Änderungen durchsetzen. Geplant ist beispielsweise, den Einfluss des Militärs zurückzufahren und Parteiverbote zu erschweren. Die Opposition kritisiert vor allem die vorgesehene Neuordnung der Justiz. Sie befürchtet, dass die Regierungspartei AKP die Gerichte stärker kontrollieren will. Der türkische Ministerpräsident Erdogan streitet das ab. Der Ausgang der Volksabstimmung gilt als offen. Das defekte Ventil der gesunkenen Ölbohrinsel Deepwater Horizon wird jetzt von der NASA untersucht. Der sogenannte Blowout Preventer ist in ein Labor der US-Raumfahrtbehörde im Bundesstaat Louisiana gebracht worden. Die Behörden hoffen, dass die Untersuchung des Ventils Aufschluss darüber gibt, wer für die Umweltkatastrophe vor der Südküste der USA verantwortlich ist. Der Blowout Preventer hätte eigentlich verhindern sollen, dass Öl aus dem Bohrloch im Grund des Golfs von Mexiko ins Meer strömt. Warum er nicht funktionierte, ist bislang unklar. Nach der verheerenden Gasexplosion in einem Vorort von San Francisco ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. US-Medienberichten zufolge fanden die Einsatzkräfte in den Trümmern 3 weitere Leichen. Damit wurden bislang 7 Tote gefunden. 6 Menschen werden noch vermisst. Am Donnerstagabend war in dem Vorort San Bruno eine Gasleitung explodiert. Vermutlich war sie defekt. Meterhohe Flammen schossen in die Höhe und setzten ein ganzes Wohnviertel in Brand. Mehrere Dutzend Häuser wurden komplett zerstört. In Griechenland haben etwa 20.000 Menschen gegen die strikte Sparpolitik der Regierung protestiert. Nach einem Aufruf der wichtigsten Gewerkschaften des Landes zogen die Demonstranten am Abend durch Thessaloniki. Griechenland muss alleine in diesem Jahr sein Staatsdefizit von fast 13% auf rund 8% des Bruttoinlandsprodukts drücken. Deshalb gibt es Einschnitte in fast allen Bereichen. Unter anderem wurde das Rentenalter erhöht. Die in einer Mine in Chile eingeschlossenen Bergleute dürfen nach mehr als einem Monat unter Tage nun doch rauchen. Die Frischluftzufuhr reiche dafür inzwischen aus, erklärte der Gouverneur in Copiapó. Die 33 Bergleute bekommen nach seinen Worten 2 Zigarettenpackungen pro Tag. Die Arbeiter sind seit Anfang August eingeschlossen. Schwere Regenfälle haben im zentralafrikanischen Tschad zu schweren Überschwemmungen geführt. Nach Angaben der UNO sind derzeit rund 70.000 Menschen obdachlos. Insgesamt seien im Tschad fast 145.000 Menschen von den Fluten betroffen. Das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe warnt vor Engpässen bei der Nahrungsmittelversorgung. In einem Hotel in Bad Oeynhausen hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Mehr als 80 Hotelgäste mussten das Gebäude für mehrere Stunden verlassen und wurden vorübergehend in einem Zelt auf dem zentralen Omnibusbahnhof untergebracht. Das Feuer war in einem Abstellraum im 3. Stock ausgebrochen und von Hotelgästen bemerkt worden. Die Ursache stand am Morgen noch nicht fest. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der zuständigen Polizei in Minden auf 100.000 Euro. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 560 bei Bonn ist am frühen Morgen ein 47-jähriger Mann ums Leben gekommen. Seine Frau wurde lebensgefährlich, sein Sohn leicht verletzt. Auf den kleinen Wagen der Familie war nach Angaben der Polizei ein Taxifahrer aus Siegburg aufgefahren. Er hatte offenbar nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Taxi verloren. Die Autobahn 560 ist in Richtung Hennef derzeit aufgrund der Rettungsarbeiten noch gesperrt. Die Orchester des Westdeutschen Rundfunks laden zum Kennenlernen und Mitmachen ein. Im Kölner Funkhaus präsentieren sich von 11 bis 19 Uhr die WDR Big Band, der WDR Rundfunkchor, das Rundfunkorchester und das Symphonieorchester des Westdeutschen Rundfunks. Der Eintritt zu den 30 Workshops und mehr als 15 Konzerten ist frei. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Zunehmend bewölkt, etwa ab dem Mittag schauerartiger Regen, teils kräftig und vereinzelt gewittrig, 18 bis 23 Grad. In der Nacht stark bewölkt oder trüb mit weiterem Regen, von Ostwestfalen bis zur Sieg teils kräftig, am Niederrhein später aufgelockert, örtlich Nebel, 12 bis 7 Grad. Morgen zwischen Hochsauerland und Warburger Börde abziehender Regen. Sonst zunächst oft trüb, später teils sonnig und meist trocken, 17 bis 20 im Rothaargebirge um 15 Grad. Am Dienstag bewölkt, im Norden mitunter etwas Regen, 19 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten, es ist 10.05 Uhr.